Da sind wir wieder mit Grüße aus Deutschland. Hallo. Sie hören heute die Folge Hülya. Hülya ist eine junge Sängerin und Liedermacherin. Ein Liedermacher ist jemand, der seine Lieder selbst schreibt. Hülyas Eltern kommen aus der Türkei. Sie sind noch vor Hülyas Geburt nach Deutschland gekommen und haben hier Arbeit in einer Fabrik gefunden. Hülya ist also zusammen mit ihren neun Geschwistern hier in Deutschland aufgewachsen, also in einer richtigen Großfamilie. Sie hat schon sehr früh die Musik für sich entdeckt und Gitarre spielen gelernt. Sie hat angefangen, eigene Lieder zu schreiben. Zuerst auf Englisch, denn das war die Sprache der aktuellen Musik. Dann hat Hülya aber auch ihre Muttersprache entdeckt und türkische Lieder geschrieben. Nur auf Deutsch zu schreiben, das hat sie sich lange Zeit nicht getraut. Also sie hatte nicht den Mut, auf Deutsch zu schreiben. Denn Deutsch war für sie erst einmal nicht die richtige Sprache für Musik. Aber dann hat sie ihre Meinung geändert. Hören Sie Hülya. Ja, ich habe deutsche Liedermacher gehört, die auch sehr soulig und sehr gefühlvoll singen konnten mit der deutschen Sprache. Und das hat mich zunächst mal motiviert. Also da habe ich gedacht, ja, wenn das so geht, dann traue ich mich auch, in Deutsch zu schreiben. Hülya traut sich jetzt, ihre Lieder auch auf Deutsch zu schreiben. Wir werden später noch eines dieser Lieder hören. Die Inhalte von Hülyas Liedern sind religiös. Hülya ist ja Muslimin. Ihre Religion ist der Islam. Und Hülya lebt auch streng nach den Regeln des Islam. Sie hält also die Regeln exakt ein. Das heißt zum Beispiel, sie betet mehrmals am Tag, sie hält den Ramadan ein, das ist eine Fastenzeit und so weiter. Hülya ist verheiratet und hat ein kleines Kind. Das Interview mit ihr entstand vor dieser Zeit. Damals machte sie gerade Karriere als Sängerin, hatte viele Auftritte, hatte mehrere CDs aufgenommen, also ein ganz anderes Leben. Hat Hülya da auch schon nach den Regeln des Islam gelebt? Ich stelle mir das schwierig vor. Hören wir Hülya dazu. Und lebst du auch nach den Regeln? Nicht ganz. Also ich glaube zumindest an den Islam oder an den Koran, aber bin nicht so streng, wie es viele sind. Also ich nehme es schon alles sehr locker eigentlich. Aber du bist religiös, habe ich das richtig verstanden? Ich bin also von meinem inneren Glauben her sehr religiös. Ich glaube an einen Gott, ja. Ja, das ist für mich ganz normal. Also für mich ist es einfach da. Hat Hülya auch früher nach den Regeln des Islam gelebt? Ja, aber nicht so streng, nicht so genau. Sie hat gesagt, ich nehme es locker. Locker. Viele Dinge können locker sein. Was zum Beispiel? Zum Beispiel ein lockerer Zahn, wenn er nicht mehr fest sitzt. Und ein lockerer Kuchen. Wenn er leicht ist und nicht zu fest. Oder eine lockere Atmosphäre. Eine freie, entspannte Atmosphäre, nicht formell. Hülya hat zwar nicht streng nach den Regeln gelebt, aber sie hat immer an Gott geglaubt. Ich bin also von meinem inneren Glauben her sehr religiös. Ich glaube an einen Gott, ja. Auch Hülyas Lieder sind ein Gespräch mit Gott. Eines dieser Lieder wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. In diesem Lied kommt das Wort Sinne vor. Es gibt die fünf Sinne. Einer davon ist zum Beispiel das Sehen. Welche Sinne gibt es noch? Das Sehen. Mit den Augen. Das Hören. Mit den Ohren. Das Riechen. Mit der Nase. Das Tasten oder Fühlen mit der Haut, mit den Händen und das Schmecken mit der Zunge. Und der sechste Sinn, Telepathie, Hellsehen. Hören Sie nun bitte ein paar Zeilen aus dem Lied. Ich gehe im Dunkeln, irre hin und her. Ich irre hin und her. Das bedeutet, ich gehe hin und her, ohne Orientierung. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Also, ich gehe im Dunkeln, irre hin und her, bis ein Fenster sich öffnet in dein unendliches Meer. Unendlich, ohne Grenze, ohne Ende. Ich fühle mich geborgen, dort in deiner Kraft. Sich geborgen fühlen. Das bedeutet, man fühlt sich sicher und wohl. Wenn ich gehe, gehe ich nur mit dir. Du riechst wie der Morgen, bist die Sonne der Nacht. Du öffnest die Sinne. Wenn ich liebe, lieb ich nur in dir. Ich leb in der Wiege deines Meeres. Die Wiege. Das ist ein Bett für Kinder, das schaukelt. Dann schlafen sie besser ein. Hoffentlich. Hören Sie jetzt das Lied. Übrigens, wenn Sie mehr über Hylia wissen möchten, hier Ihre Internetadresse. www.hylia.de. Ich buchstabiere. www.huelya.de. Und wir sagen schon mal Tschüss! Du, Adi, was ist für dich der sechste Sinn? Naja, wenn ich etwas spüre, was ich gar nicht weiß. Was meinst du damit? Ja, das würde ich jetzt auch gern wissen. Ich gehe im Dunkeln, irre hin und her, bis ein Fenster sich öffnet in dein unendliches Meer. Ich fühle mich geborgen, dort in deiner Kraft. Wenn ich gehe, gehe ich nur mit dir. Ich fühle mich geborgen, nur in deiner Kraft. Du riechst wie der Morgen, bist die Sonne der Nacht. Du öffnest die Sinne. Wenn ich gehe, gehe ich nur mit dir. Ich fühle mich geborgen, nur in deiner Kraft. Du riechst wie der Morgen, bist die Sonne der Nacht. Du öffnest die Sinne. Wenn ich liebe, lieb ich nur in dir. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.